Liebe Kolleginnen und Kollegen, in 60 Sekunden beginnt die Vorstellung. Alles bitte auf Position. Wort. Die Pferde bitte an der Hauptbühne bereithalten. Herr Schröder, Herr Tomaszewski, bitte zum Feldportal. Rabarber. Vor dieser Linde saß ich jüngst wie heut, das schön vollbrachte freudig überdenkend. Da kam der Herr von Küssnacht seiner Burg, der Vogt mit seinen Reisigen geritten. Sag mal, wo ist denn Schröder? Hat jemand Schröder gesehen? Schröder ist nicht da! Herr Schröder, bitte, die Vorstellung hat begonnen. Bitte sofort an Felsportal 1. Was mache ich denn jetzt? Soll ich raus, oder was? Soll ich allein raus? Scheiße. Herr Schröder! Schröder kam nicht zur Vorstellung auf die Bergbühne. Der berühmte Bastian Schröder würde nie wieder auf einer Bühne stehen. Seine große Karriere war beendet. Sturz von einem deutschen Mittelgebirgsfelsen. 50 Meter in die Tiefe. Genickbruch. Ein rascher, schmerzloser Tod. Im hohen Alter wünschenswert. Für einen Mit-40er im Zenit seines Ruhmes viel zu früh. Schröders Tod. Kriminalhörspiel von Tom Peukert. Mein Name ist Tomaszewski. Maxim Tomaszewski. Schauspieler. 58 Jahre alt. Seit 34 Jahren arbeite ich in dieser kleinen Stadt, in diesem winzigen Theater. Ich bin kein guter Schauspieler, sonst wäre ich nicht hier hängen geblieben. Vermutlich auch kein schlechter, sonst hätten sie mich längst vor die Tür gesetzt. Ich liebe die Beständigkeit. Im Winter großes Haus und Kammerspiele. Im Sommer Open Air auf der Bergbühne. Ich habe zu tun. Mein Beruf ernährt mich. In den 80ern habe ich an diesem Haus die jugendlichen Helden gespielt. Karl Moor, Ferdinand, Romeo. Einmal war ich Hamlet. Die Rollen reiften mit mir. Mittlerweile werde ich als Vater besetzt. Bald sind die Greise dran. So ist das Leben. Großes Haus, Kammerspiele, Open Air. Ab und zu ein Solo für die Kleinkunstbühne. Brecht, meine Jugendliebe. O Himmel, strahlender Azur. Es gibt nichts, was zuverlässiger berauscht als eine frühe Brecht-Ballade. Ich bin Schauspieler. Ich bin kein Genie, kein Riese. Ich bin Mittelmaß. Wer ist mehr? Woanders wartet auch nur die Komödie des lächerlichen Menschen. Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien. Um die Stunde trinke ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel blähen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Volkmar, unser Intendant. Die Polizei hat den Unfall aufgeklärt. Ehrgeizig, konfliktscheu, verklemmt. Bastian hielt sich ganz am Rand des Felsens auf. Wahrscheinlich hat er sich gesonnt. Träumt vom Sprung an eine größere Bühne, wie alle hier. Die Polizei hat Spuren dicht vor der Kante gefunden. Er ist ausgerutscht, auf dem Moos. Hat noch versucht, sich festzuhalten. Wir haben abgerissene Zweige gefunden in seiner Hand. Liebe Kollegen, wir alle unterschreiben eine Belehrung, die ausdrücklich auf die Gefahren der Bergbühne hinweist. Bastian Schröder hat das natürlich auch getan. Kolleginnen und Kollegen, Bastian war ein großer Künstler, Vollblutschauspieler, ein Theatertier. Ich denke, es wäre in seinem Sinne, wenn wir einfach weiterspielen. Ich habe heute Morgen mit einigen Agenten telefoniert. Wir haben Glück. Es ist mir gelungen, kurzfristig einen neuen Hauptdarsteller für uns zu finden. Ja, ich darf mitteilen, dass in der Rolle des Willem Tell ab morgen der Kollege Felix Wonneberger auftritt. Ja, ja, ein Glücksfall. Wonneberger auf unserer Bergbühne. Die neuen Plakate sind in Druck. Wir machen eine Abendprobe mit ihm. Und weil die Versicherung großzügig einspringt, können wir euch allen dafür ein doppeltes Honorar gutschreiben. Sie hatten Schröder vergessen, bevor die Tinte auf seinem Totenschein trocken war. Einen Sommer lang hätte der berühmte Fernsehschauspieler bei uns gastieren sollen. Aber nun würde ihn Felix Wonneberger, vielbeschäftigter Kinodarsteller, ersetzen. Wonneberger war noch etwas prominenter als Schröder. Er würde noch mehr Touristen in die Bergbühne locken. Die Polizei hatte mit einigen Kollegen gesprochen. Man ließ sich aufklären über Schröders Gewohnheit, zwischen den Vorstellungen auf einem schmalen Felsen oberhalb der Bühne ein Sonnenbad zu nehmen. Zusammen mit den gefundenen Spuren ergab sich ein eindeutiger Sachverhalt. Schröder war verunglückt. Ein Unfall. Tragisch, aber selbst verschuldet. Mit mir hatten die Polizisten nicht gesprochen. Ob ich ihnen erzählt hätte von meiner letzten Begegnung mit Schröder? Wenige Stunden vor seinem Tod in der Maske des Theaters, ich grüße dich. Wo wir an Schminktischen nebeneinander saßen. Mahlzeit. Schröder war schlecht gelaunt an diesem Nachmittag, wirkte nervös, verängstigt. Er war bleich, unter seinen Augen Ringe, die eine kurze Nacht verrieten. Auf der rechten Seite in kräftigem Blau ein Veilchen. Schröder bemerkte meinen überraschten Blick. Mann, dieser scheiß Durchgang am Inspizientenpult. Der ist doch für Zwerge gemacht. Ich träume vor mich hin gestern Abend und dong, war es passiert. Zuerst hat man nichts gesehen, aber heute Morgen im Spiegel, als hätte ich einen Gang über 12 Wunden gemacht. Es war keine gute Geschichte. Der Durchgang am Inspizientenpult ist auf der Bühnenseite mit Schaumstoff gepolstert. Kommt man von hinter der Bühne, ragt rechts das Mikrofon des Inspizienten in den Weg. Man muss nach links ausweichen und kann sich möglicherweise am dort ungesicherten Durchgang stoßen. Schröders Veilchen hätte sich unter dem linken Auge befinden müssen. Es war aber rechts. Die Probe mit Wonneberger am Abend hatte lange gedauert. Alle Kollegen waren bereits in die Stadt hinuntergefahren. Beim Parkplatz liegt die Bergbaude, ein großes Touristenrestaurant. Während der Sommermonate unsere Kantine. Die Bergbaude hatte geschlossen, aber von drin war die Stimme ihres Besitzers zu hören. Rüdiger. Das hast du mir einmal zu oft erzählt. Ist jetzt hier ein Familienknast, oder was? Die Mädchenstimme gehörte Rüdigers Tochter. Es geht nicht um Schule, das weißt du ganz. Du weißt ganz genau, worum es geht. Fängst du schon wieder an? 30 Jahre, 30 Jahre älter. Mann. Brauchst du jetzt keine Angst mehr haben? Es geht ums Prinzip. Ich möchte nicht, dass meine Tochter als Hure endet. Was, geht's noch? Du hast sie echt nicht mehr alle, Rüdiger. Ich beschloss spontan, der Bergbaude einen späten Besuch abzustatten. Hallo? Guten Abend. Hallo? Herr Tomaszewski. Oh, Rüdiger, mein Lieber. Ein letztes Getränk für die durstige Mimenkehle. Die lange Probe hat mich ausgedörrt. Ein Bier, Herr Tomaszewski? Ja. Komm sofort. Rüdiger, ein eifersüchtiger Vater, cholerisches Temperament, eine Mischung aus Minderwertigkeitsgefühl und der Neigung, überall Angreifer zu wittern. Eine durchaus dramatische Seelenlage. Der Rest schien einfache Mathematik. Bastian Schröder war 30 Jahre älter als das Mädchen, dem Rüdiger vor wenigen Wochen eine große Party zum 17. Geburtstag geschenkt hatte. Ich hatte Bastian Schröder und die Tochter des Restaurantbesitzers zusammen gesehen. Hinter der Bühne. Kurz nur, aber wenn ich über meine Beobachtung nachdachte, gab es wenig Zweifel. Der Blick des Mädchens aus geringem Abstand schräg nach oben in Schröders Gesicht, lächelnd, die Hüfte leicht eingeknickt, das Haar um den Zeigefinger gewickelt. Sie hatte mit ihm geflirtet. 30 Jahre jünger. Man hatte Schröder sein Alter angesehen, aber er war ein Star. Hallo? Ihr Bier, Herr Tomaszewski. Oh, danke. Herr Rüdiger? Ja? Stammte das Pfeilchen eigentlich von Ihnen? Was meinen Sie, Herr Tomaszewski? Na, das Pfeilchen unter Schröders Auge. Ich verstehe nicht. Sie haben die beiden in Flagranti erwischt, stimmt's? Sie haben Schröder Angst eingejagt. War es so? Was wird das denn jetzt? Es bleibt unter uns, Rüdiger. Sie haben ihm eine geknallt, ja. Weil er meine Tochter belästigt hat, der alte Sack. So, jetzt mache ich Feierabend, Herr Tomaszewski, bin müde. Ja, natürlich, bin sofort verschwunden. Ich habe ihm eine geknallt, ja, dem notgeilen Stelzbock. Nichts weiter. Am nächsten Tag dann die erste Vorstellung mit Wonneberger. Er hatte die ganze Nacht Text gelernt. Zwei Soufflösen standen bereit. Alles lief gut. Vor dieser Linde saß ich jüngst, wie heute. Die mehr als 1000 Besucher der Bergbühne waren begeistert. Das schön vollbrachte, freudig. Ich geriet ins Stocken. Nicht, weil mir Text fehlte. Bastian. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Mundes. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Ich riss mich zusammen, holte tief Luft, aber Wonneberger hatte mein kurzes Schweigen bereits als Aufforderung verstanden und legte nun seinerseits los. Wer ist der Mann, der hier um Hilfe fleht? Mein Text, eine halbe Seite immerhin, war damit überflüssig geworden. Wo es Not tut, Fährmann, lässt sich alles wagen. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Das Publikum merkte nichts. Vertrau auf Gott und rette. Das hing gebannt an Wonnebergers Lippen. Kann sich der Landvogt nicht erbarmen. Versuch es, Fährmann. Maxi, Maxi, kommst du mal mit? Schröders Witwe, sie sitzt in meinem Büro. Sie will Bastians Sachen abholen. Kannst du dich um sie kümmern? Volkmar, unser Intendant. Wie gesagt, kein allzu mutiger Mann. Komm. Du hast doch mit Schröder gespielt, Maxim. Sag der Frau, dass wir ausdrücklich vor der Kletterei gewarnt haben. Ja, Maxim? Machst du das? Oh, sei so gut. Sie sitzt in meinem Büro. Hallo. Hallo. Bastian Schröders Frau war ebenfalls Schauspielerin. In Berlin, an der vielleicht bedeutendsten Bühne. Sie war nicht prominent, aber unter Kennern galt sie als große Künstlerin. Mein herzliches Beileid. Danke. Ja. Man sah es ihr nicht an. Trainingsjacke, Baggy Pants, Turnschuhe. Ich hatte das Glück, mit ihrem Mann einige Szenen spielen zu dürfen. Es war ein großer Gewinn für mich. Zeigen Sie mir seine Garderobe? Natürlich. Sie war nicht groß, knapp 1,60. Aber als sie neben mir lief, spürte ich die Energie, die von ihr ausging. Hier hat ihr Mann gesessen. Ich glaube, die Polizei hat nichts mitgenommen. Danke, Herr... Tomaszewski, Maxim Tomaszewski. Sie öffnete Schubladen, nahm einige Gegenstände heraus. Sein Textbuch zum Wilhelm Tell hielt sie lange in der Hand. Schließlich warf sie es in den Müllbehälter neben der Tür. Nachts höre ich, wie er die Tür aufschließt. Ich zucke zusammen, weil er mich anspricht. Ich spüre seinen Kopf an meiner Schulter. Es tut mir sehr leid. Ein furchtbarer Unfall. Glauben Sie, dass es ein Unfall war? Sie etwa nicht? Bastian ist jeden Tag auf diesen Felsen geklettert. Er war geübt. Warum fällt er plötzlich runter? Warum? Haben Sie einen Verdacht? Nein. Und Sie? Ich? Wieso sollte ich? Weil Sie ein guter Beobachter sind. Das sehen Sie? Ich habe ein Zimmer Hotel am Markt, falls Ihnen noch etwas einfallen sollte. Mir war tatsächlich etwas aufgefallen, aber dem musste ich erst einmal allein nachgehen. Am nächsten Tag gab es einen Polizeieinsatz am Theater. Kommen Sie, los, Tomaszewski, du Scheißkerl! Als die Polizisten Rüdiger an dem Tisch vorbeiführten, an dem ich zu Mittag aß, traf mich sein Blick. Mensch, Rüdiger, halt, Maul, leck mich! Nichts als Verachtung für den Verräter. Los, kommen Sie! Was wird jetzt mit meiner Tochter? Jemand muss ein Auge auf sie haben. Wer aber außer mir wusste von dem Streit zwischen ihm und Schröder und hatte die Polizei informiert? Wohl her. Komm. Clouseau. Der beste Hund bei Interpol, ne? Herr Tomaszewski, das freut mich, Sie zu sehen. Ja, ganz meinerseits, Frau Hauptkommissarin. Der Hund meines Neffen. Peter Sellers-Fan. Also mein Neffe. Irene Kleinschmidt, oberste Polizistin unserer Stadt. Was macht die Kunst? Och, man tut, was man kann. Wir hatten uns vor Jahren auf einer Premierenfeier kennengelernt. Eine aparte Frau. Gebildet, charmant, alleinlebend. Sie liebte das Theater. Ich hoffe, ich schaffe das noch zu Ihnen auf die Bergbühne. Felix Wonneberger soll ja ein echter Gewinn sein. Wenn auch als Folge eines tragischen Verlustes. Da haben Sie natürlich recht. Irene Kleinschmidt ging ins Theater, um sich zu entspannen, um abzuschalten. Nach den Zumutungen des wirklichen Lebens. Sagen Sie, warum wurde Rüdiger Neuhaus verhaftet? Das darf ich Ihnen nicht erzählen, Herr Tomaszewski. Da sind die Kollegen vom LKA dran. Ah ja, verstehe. Landeshauptstadtgeheimnis. Furchtbar wichtige Leute. Clouseau, bitte. Pfui, aus. Vielleicht können Sie mir ja was erzählen über diesen Restaurantbesitzer. Wenn Sie mir erzählen, warum er verhaftet wurde? Es gibt einen Zeugen, anonym. Genau zu der Zeit, als Ihr Schröder abstürzte, soll der Wirt ebenfalls da draußen gewesen sein. Der Kriminaldienst ist nochmal hoch. Sie haben tatsächlich Spuren gefunden. Er behauptet, Schröder lag schon unten, als er ankam. Und dann, was man so sagt, wenn man in der Falle sitzt. Und warum sollte ausgerechnet unser Rüdiger? Ja, das fragen sich die Kollegen vom LKA natürlich auch. Gab es irgendeine Verbindung zwischen den beiden? Also, falls Sie was wissen, Herr Tomaszewski, ich gebe das gern weiter. Tut mir leid. Ja, verstehe. Okay. Ihnen das gar nicht erzählen dürfen. Ich muss weiter. So, komm, komm, Klüsse. Schönen Tag, Herr Tomaszewski. Ja, Ihnen auch, Frau Hauptkommissarin. Ein anonymer Zeuge. Rüdiger verachtet das Theater. Daraus hat er keinen Hehl gemacht. Leute mit viel Fantasie und wenig Einkommen. Das war nicht das, was er unter Lebenstüchtigkeit verstand. Aber Bastian Schröder umbringen, weil der mit seiner Tochter rummachte? Ich habe etwas gefunden im Textbuch Ihres Mannes. Ein Papier. Sie haben das Buch kurz angeschaut und dann weggeworfen. Was für ein Papier? Es dürfte für Sie von Bedeutung sein. Ein Vertrag. Ein Vorvertrag, um genau zu sein. Hier. Abgeschlossen zwischen Ihrem Gatten und einem Immobilienunternehmen unserer Stadt. Bastian hatte die Absicht, hier eine Wohnung zu kaufen. 100 Quadratmeter, Dachgeschoss. Unmöglich. Ja, sagen Sie das nicht. Wohnungen bei uns gelten als ideale Kapitalanlage. Wir sind Weltkulturerbe. Aus ganz Deutschland strömen die Pensionäre. Bastian brauchte keine Kapitalanlage. Sind Sie sicher? Er hatte kein Kapital. Liebe Frau Schröder, ich will nicht indiskret sein, aber die Gage allein für den Tell, jeden Samstag im Fernsehen... Wir haben Schulden, die ganze Familie. Möglicherweise hat Ihr Gatte bereits eine Anzahlung gemacht. Es würde zu lange dauern, Ihnen das alles zu erklären. Sagen wir einfach, wir können nicht gut mit Geld umgehen. Sie wollte den Vertrag nicht einmal ansehen. Werfen Sie das Ding weg, bitte. Mich interessierte das Papier. Vermutlich, weil mich Schröders Vertragspartner interessierte. Sagt Ihnen der Name Gregor Pauli etwas? Pauli, der reichste Mann der Stadt, richtig? Die Nummer eins in unserer Immobilienbranche. Bastian hat mir von einem Pauli erzählt. Der hat eine Party für ihn veranstaltet, nur gehobene Gesellschaft. Bastian war Ehrengast. Dieser Pauli hat ihn präsentiert wie eine Trophäe. Ein arroganter Wichtigtuer. Attraktiver Mann. Wer? Gregor Pauli. Warum sagen Sie das? Ach, nur so. Bastian war attraktiv. Das fand nicht nur ich. Er Körper fehlt mir. Von irgendwoher tauchen Bilder auf, Situationen, kleine, unbedeutende Situationen, die ich schon fast vergessen hatte. Und sein Lachen. Immerzu höre ich sein Lachen. An unserer Bergbühne gehört Pyrotechnik seit jeher zur Grundausstattung, egal welches Stück. Knallbonbons für die kindlichen Neigungen im Publikum. Wenn im Tell die rebellischen Eidgenossen die Feste des Landvogts brennen, kracht es. Bunte Funken fliegen über die Bühne. Zuständig dafür ist Berli, unser Requisiteur. Ist länger an diesem Theater beschäftigt als ich. Stets schlecht gelaunt und nie ohne Alkoholfahne. Mich hat er irgendwie ins Herz geschlossen. Tommy Schewski, du hast doch früher auch geraucht in der Kantine. Weißt du doch, was wir gesoffen haben? Vor, während, nach, über, unter der Vorstellung. Und der Alte, weißt du noch? Immer der Letzte am Tresen. Mit dem Alten meinte er Dr. Heribert Krug, Intendant unseres Theaters in den 80ern. Mitglied des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der härteste Alkoholiker, den ich je erlebt habe. Und jetzt nur noch eiskaltes Spießerpack hier, ohne Seele, ohne Künstlertum. Über die Leichen der Kollegen nach oben. Ja. Sag mal, Belly, wenn man zum Felsen will, von dem Schröder abgestürzt ist, dann muss man doch an einer Requisitenbude vorbei. Einen anderen Weg da hoch gibt es gar nicht, oder? Nein. Na und? Hast du Rüdiger beobachtet, wie er zu Schröder geklettert ist und dann der Polizei einen Tipp gegeben? Warum sollte ich? Naja, zum Beispiel, weil die Rüdiger keinen Alkohol mehr verkauft hat. Oh, Arschloch. Bitte? Du nicht, Tomischewski, du doch nicht. Übrigens, halt dir heute mal die Ohren zu auf dem Rüttli. Ich probiere was Neues. Premium-Böller vom Polackenmarkt. Hast du etwa Mitleid mit dem Kneipenmillionär? Er war da draußen und basta, ich hab's doch gesehen. Aber weißt du, was wirklich komisch war? Was denn? Ich hab mal wieder gepennt in meiner Bude am Nachmittag, bevor der Kneip hier angerannt kam. Aufgewacht bin ich dann durch so ein Scheißgeräusch, so. Ich denke, meine Hütte fliegt in die Luft. Das war der Lutz mit seiner Harley, hat hinterm Zaun geparkt, aber immer mitten im Wald, mitten im Wald. Ja, vielleicht wollte Lutz in die Vorstellung? Also wenn der Lutz sich euer Rumgehampel antut, dann ist der Führer wirklich tot. Oh, ja. Vorsicht, Berli. Lutz, vielleicht die kriminellste Figur in unserem Städtchen. Schrankbreit, schwarzes Leder, Harley ohne Schalldämpfer. Soll mit Drogenhandel zu tun haben. Schutzgeldmafia, Bordellgewerbe, erzählt man. Offiziell ist er Bildhauer. Auf seinem Grundstück am Stadtrand stapeln sich merkwürdige Eisenteile, deklariert als Kunstwerke. Ab und zu verkauft er auch für gutes Geld. Großer Liebhaber und Sammler seiner Kunstwerke ist Pauli. Gregor Pauli. Lutz sei ein Mitarbeiter von Pauli, erzählt man. Fragt sich nur als was. Etwas fügte sich zusammen. Ich hatte einen Verdacht. Und ich brauchte einen Vorwand, um mit Pauli in Kontakt zu treten. Ziemlich riskant, auf was ich mich einließ. Herr Tomaszewski, welch Glanz in meiner Hütte. Oh, Herr Pauli, ich bitte Sie. Ihnen gehört das schönste Haus der Stadt und Sie reden von Hütte. Vielen Dank, aber wie ich weiß, wohnen Sie auch nicht übel. Frühes 18. Jahrhundert, Fachwerk mit Schnitzereien, Gaubendach. Wo er recht hat, hat er recht. Das Haus, das ich in unserer Altstadt besitze, ist klein, aber kulturhistorisch bedeutsam. Habe ich vor 3 Jahrzehnten als beinahe Ruine erworben. Für einen Spottpreis. Seither selbst restauriert. Mit allem Geld, das ich erübrigen konnte. Fenster im Rokoko-Stil, Innenstuck und Kamin mit allem Pipapo. Direkt in der Fußgängerzone, Blick auf unser Schloss. Also eine bessere Lage gibt es in dieser Stadt nicht. Und wie perfekt Sie alles saniert haben, das habe ich immer bewundert. Oh, vielen Dank. Tja, Herr Pauli, und genau deshalb komme ich heute zu Ihnen. Also um es kurz zu machen, ich will verkaufen. Wie bitte? Als ich vor 3 Jahrzehnten mein Haus erwarb, ahnte ich nicht, was mit den Immobilienpreisen in unserer Stadt passieren würde. Paulis Aufkäufer hatten in den letzten Jahren nicht nur einmal vor meiner Tür gestanden. Ich hatte sie nie hereingebeten, mich auch nicht auf ein Gespräch eingelassen. Ja, wissen Sie, Herr Pauli, ich lebe seit über 30 Jahren in der Stadt. Letzte Gelegenheit für einen Tapetenwechsel. Verstehen Sie, ich brauche das nochmal. Als Mensch, aber vor allem als Künstler. Ein radikaler Schnitt, woanders von vorn anfangen. Und da wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Richtig, ja. Und es wäre schön, wenn Sie mir dabei helfen könnten. Ich zeigte mich einigermaßen ahnungslos, was den wahren Wert meines Hauses betraf. Für Pauli war es glaubhaft. Ich war ein Künstler, der wenig Ahnung vom wirklichen Leben hat. Gregor Pauli, der größte Immobilienunternehmer dieser Stadt, hatte alle Konkurrenten weit hinter sich gelassen. Wissen Sie, was das Sinnvollste erscheint mir? Wir schließen schon mal einen Vorvertrag ab. Darin können wir dann alles festhalten, was wir gerade hier besprochen haben. Das ist schnell gemacht. Ist das nicht ein bisschen übereilt? Nee, gar nicht. Was? Das dient uns einfach als solide Grundlage. Sie wollen da verkaufen, oder nicht? Ja, schon. Na also, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können auf meine Erfahrung vertrauen. Wir schließen einen Vorvertrag ab und dann kann ich in Kürze alles Nötige veranlassen. Und übermorgen können wir uns schon beim Notar treffen. Tja, also gut, einverstanden. Glückwunsch. Der Vorvertrag war in einer Viertelstunde erstellt. Nachdem ich unterschrieben hatte, schüttelten wir uns die Hände. Pauli sah mir tief in die Augen. Herr Tomaszewski, Glückwunsch. Tapetenwechsel ist immer eine gute Sache. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, am Theater passieren natürlich auch immer unvorhergesehene Sachen, nicht eingeplantes. Und ich möchte Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich weiß noch, ich war, oh Gott, das ist lange her, ich habe den Romeo gespielt. Letztes Jahr im Herbst hatte ich einen Auftritt. Moderator beim Ball der Wirtschaft. Einmal im Jahr treffen sich die Leute aus unserer Stadt, die wirklich Geld haben, zu einem rauschenden Fest. Ich begrüßte das Publikum, kündigte die Festredner an. Zwischen den Tanzrunden erzählte ich Witze und Anekdoten aus dem Theaterleben. Paulis Tisch stand direkt vor meiner Bühne. Er hatte kein Auge für die Dame an seiner Seite. Er umarmte Männer, vermutlich alte Freunde. Mich überfiel die Vorstellung, Pauli sei schwul, verstecke es nur. Irgendwann hatte ich nur noch für Pauli geplappert. Ich war auf der Balz, aber es ging nicht gut aus. Ja, Mensch, Herr Tomaszewski, kommen Sie. Keine Schüchternheit, setzen Sie sich. Sie waren toll, Sie waren ein toller Entertainer, wirklich sehr beeindruckend, ehrlich. Oh, routinierter Charme. Oh, vielen Dank, danke. Nichts weiter. Aber das Kompliment kann ich weitergeben, Herr Pauli. Ja, ich verfolge ein wenig die Rolle, die Sie in unserer Stadt spielen, wenn ich das so sagen darf. Ich bin ein Fan von Ihnen. Ich bewundere Ihre Energie und Ihren Instinkt für unsere Stadt. Beim Reden hatte ich meine Hand auf Paulis Oberschenkel gelegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Geste, die vollkommen unverfänglich wirkte. Die ganzen musste. Alten, schönen Bauten in unserer Stadt. Zwei Männer ins Gespräch vertieft. Der eine rückte dem anderen etwas auf die Pelle. So gut erhalten. Pauli verstand sofort. Auch aufgrund ihres Wissens, ihrer Hilfe. Also. In seinen Augen war etwas, das mich zur Besinnung brachte. Schlagartig. Nimm die Pfoten weg. Bereits am nächsten Abend stand Pauli mit Interessenten vor der Tür. Er hatte zuvor angerufen, ob ich einverstanden wäre, nur für einen ersten Eindruck. Ich hatte gezögert, dann aber doch zugesagt. Guten Abend. Oh, guten Abend. Lieber Herr Tomaszewski, entschuldigen Sie die späte Störung. Wie gesagt, es ist wirklich auf die Schnelle. Das sind Frau und Herr Dengler, sind jetzt gerade in der Stadt. Langen Weg aus Stuttgart gekommen. Ah, hallo. Hinter Pauli stand ein älteres, sehr betucht wirkendes Paar. Herr Pauli, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Oh, ich bedauere, dass ich Sie gestern so übereilt aufgesucht habe. Ich bin noch mal in mich gegangen, verstehen Sie? Und also, naja, ich möchte lieber von einem Verkauf Abstand nehmen. Wie bitte? Moment, Frau Dengler, Herr Dengler, der... Einen kleinen Augenblick bitte. Es gibt da, glaube ich, im Moment ein kleines Missverständnis. Er schob mich in meinen eigenen Hausflur hinein und schloss die Tür. Wir haben einen Vertrag. Einen Vorvertrag, Herr Pauli. Ja, und? Damit ist Ihre Verkaufsabsicht beurkundet. Meine Absicht, richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von einem Vorvertrag zurückzutreten. Ah ja, die da wären? Na, man kann das Preisangebot genauer untersuchen, ob es wirklich ortsüblichen Vergleichswerten entspricht. Sie wissen, dass in unserem Fall die Zeit zwischen Erstberatung und Vertragsabschluss sehr kurz gewesen ist. Herr Pauli, da sind die Gerichte in jüngster Zeit hellhörig. Ich hatte mich genau informiert. Ein Vorvertrag war ein Vorvertrag. Man kam wieder raus. Erst recht, wenn man offensichtlich übers Ohr gehauen werden sollte. Mein lieber Herr Tomaszewski. Herr Pauli, ich möchte ja verkaufen, aber ich habe ein besseres Angebot bekommen von einem Ihrer Kollegen. Und ich brauche Bedenkzeit. Sie hören von mir, sobald ich mich entschieden habe. Einverstanden? Nee. Seine Augen waren schmal, wie bei einem Reptil. Sie hören von mir. Spätestens morgen Abend. Am nächsten Tag hatte ich bis 17 Uhr im Theater zu tun. Ich rechnete mit seinem Anruf am Abend oder mit einem Besuch, um den Druck auf mich zu erhöhen. Also rief ich eine gute Bekannte an. Sie wollen mich? Es gebe Pilaf. Kennen Sie das? Das ist orientalisch, Frau Hauptkommissarin. Huhn, Reis, Früchte, Mandeln, sehr schöne Gewürze, Koriander vor allem. Sie verstehen, dass ich Ihre Einladung etwas überraschend finde? Naja, so sollte unser Leben doch sein, überraschend. Gleich heute Abend? Ja, warum nicht? Sagen wir 20 Uhr? Ich hätte Zeit, gut. Was soll ich mitbringen, ein Dessert? Nein, ich würde eine Creme Catalan vorbereiten, mit Pistazieneis. Damit kann ich sowieso nicht konkurrieren. Ach, eine Sache gibt's vielleicht. Ja, ich höre. Sie haben doch eine Pistole. Ich habe eine Dienstwaffe, ja. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich. Ich spiele demnächst einen betrogenen Ehemann. Der überrascht seine Frau in Flagranti und zieht eine Pistole. Ja, und der Mann ist Polizist. Der weiß, wie man so ein Ding hält. Ich offen gestanden, weiß das nicht. Ich meine, wenn man Polizist ist, dann hält man die doch professionell. Also ich soll Ihnen Schauspielunterricht geben? Tatsächlich? Oder sind Sie ein Waffenfetischist? Frau Hauptkommissar. Das ist gar nicht so selten. Glauben Sie mir. Berli hatte nicht zu viel versprochen. Seine polnischen Böller, die während der Tell-Vorstellung gezündet wurden, rissen das Publikum von den Sitzen. Es ist nicht lange her, da ging ich jagen. Durch die wilden Gründe des Schächentals, auf menschenleerer Spur. Wonneberger war großartig. Und da ich einsam einen Felsensteig verfolgte, wo nicht auszuweichen war... Zwei ausverkaufte Vorstellungen an diesem Tag. ...die Felswand her und unten rauschte fürchterlich der Schächen. Der Abend war frei. Ich kaufte ein in unserem Bio-Supermarkt. Ich wollte Hauptkommissarin Kleinschmidt erzählen, was ich herausgefunden hatte. So, trink, meine Lieben, trink. Oh Gott, ihr seid so wunderschön, wisst ihr das? Alle miteinander. Mit wem reden Sie denn da, Herr Tomaszewski? Ach, ja, mit meinen Blumen. Ah, so. Ja. Herzlich willkommen, Frau Hauptkommissarin. Ja, Sie wissen doch, mit Pflanzen zu reden hat einen positiven Einfluss auf Ihr Wachstum. Das sind meine Dahlien. Mögen Sie Dahlien? Ach. Ich mag alle Blumen. Eine leise Schönheit, die Dahlia. Anmut auf den zweiten Blick. Seit Humboldt die Dahlia aus Mexiko mitgebracht hat, sind unsere Gärtner verrückt nach ihr. Ja, Sie reden ja wie ein Profi. Ich züchte selbst. Sie züchten selbst. Nicht ohne Erfolg. Es ist mir gelungen, ein eigenes Exemplar hervorzubringen, anerkannt von der Deutschen Dahliengesellschaft. Ja, Sie verblüffen mich immer mehr. Es handelt sich um eine Ball-Dahlia. Mhm. Hier, komm Sie mal. Das ist die... Meine Balldahlie. Kräftiges Rosa, voller Körper. Hat mich ein paar Jahre Arbeit gekostet. Schön, wirklich. Ich habe sie Gretchen genannt. Gretchen gehört zu den wenigen Dingen in meinem Leben, auf die ich echt stolz bin. Oh, ich bitte Sie. So, kommen Sie, Frau Hauptkommissarin, genug von den Dahlien. Ich habe uns ein Amuse-Gueule vorbereitet. Also, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, gerne, zum Wohl. Das war schon mal großartig. Mango und Mozzarella. Naja, das Wichtigste ist das Marinieren. 2 Stunden mindestens. Schauspieler, Gärtner, Koch. Ein tolles Haus haben Sie auch. Also Sie sind ein Mann aus dem Wunschkatalog für Frauen und trotzdem leben Sie allein. Naja, nicht wirklich. Nein? Eine Kleinigkeit passt nicht. Ich meine, in den Wunschkatalog. Mhm. Lassen Sie mich raten. Sie interessieren sich nicht für Frauen. Oh, doch, doch, doch, doch. Ich halte Frauen für äußerst interessant. Frauen sind der bessere Teil der Menschheit. Na, Sie reden über Moral, nicht über Liebe. Gut beobachtet. Und Sie, Frau Hauptkommissarin? Hm? Sie sind attraktiv, erfolgreich im Beruf, charmant und umgänglich. Nach allem, was ich weiß, leben Sie auch allein. Ihr Wein ist gut. Ja, danke. Sizilianer. Die Vulkanböden des Südens, das schmeckt man. Und, also? Wenn ich fragen darf, warum? Geben Sie mir das Rezept für Ihre Marinade? Verstehe, verstehe. So, was halten Sie davon, wenn wir unsere Vorstellungsrunde jetzt abbrechen und uns stattdessen dem Hauptgericht zuwenden? Oh ja, ich habe einen Bärenhunger. Sehr gut, wenn ich zu Tisch bitten darf. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. Ja, die Leute erwarten Dankbarkeit von uns, weil die Stadt sich noch immer ein Theater leistet. Ja, ist doch so. Der städtisch angestellte Künstler, der muss nach dem Stöckchen springen. Ach, wie der gute alte Hanswurst. Doch, du übertreibst, Maxim. Leute, die das Spielen zu ihrem Beruf gemacht haben. Ja. In Wahrheit also berufslos. Ach. Nicht ernst zu nehmen, nicht geschäftsfähig. Na. Ja, die dürfen sich auch nicht wundern, wenn man sie übers Ohr haut. Also hör mal, du bist ein Publikumsliebling in der Stadt. Weißt du das eigentlich? Oh. Erwartest du noch Besuch? Besuch? Eher nicht. Ach, hast du eigentlich an meine Bitte gedacht? Die Pistole, ja, hab ich. Wir sollten die kleine Lektion nicht aus den Augen verlieren, ja? Mhm. Aber ich schaue erst mal, wer da draußen ist. Ja. Als ich die Haustür öffnete, stand Lutz vor mir. Dieser ungeheuer große Mann in schwarzem Leder. Er schob mich unsanft in den Hausflur hinein. Es gibt ein Problem, Rigoletto. Du hast gesagt, du verkaufst. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Dabei bleibt es. Sonst hast du keine Freude mehr in der Stadt. Capricce? Die erste Warnung, Nussknacker. Echte Wildwest-Methoden, die Sie an den Tag legen. Quatsch hier nicht rum. Ich mache die Regeln. Sie glauben, Sie machen die Regeln, was? Aber geht's vielleicht noch lauter? Ist doch nicht der Dreckstheater hier. Sie wurden beobachtet, Lutz. Letzte Woche Montag. Bergbühne. Sie haben Ihr Motorrad hinter dem Theater abgestellt und dann eine kleine Kletterpartie gemacht. Sie haben Bastian Schröder auf dem Gewissen. Bist du irre? Sie sind ein Mörder, Lutz. Was ist denn hier los? Legen Sie das Messer weg. Sofort. Polizei, Henno. Hände hoch. Legen Sie das Messer weg. Sie sollen das Messer weglegen. Ganz, ganz ruhig. Lassen Sie Ihre Pfoten schön weit um. Ganz ruhig, ist ja gut, Sheriff. Kein Problem. Die Kleinschmidt rief einen Streifenwagen. Als wir wieder allein waren, erklärte ich ihr alles. Dass es einen Vertrag zwischen Schröder und Pauli gab. Berlis Beobachtung, meinen Deal mit Pauli und die plötzliche Absage. Warum, verdammt nochmal, hast du mir das nicht eher erzählt? Naja, es war ja nur ein Verdacht. Außerdem hätte das unser schönes Abendessen ruiniert. Saudumme Aktion, wirklich. Also gut, ich knöpfe mir diesen Loot morgen früh mal vor. Am nächsten Nachmittag rief mich die Hauptkommissarin zu sich ins Büro. Man hatte Loots vernommen. Sie spielte mir einen Mitschnitt vor. Ich hab den Vogel nicht angefasst. Nee, ich nicht. Ich sage höflich zu ihm, Herr Pauli verdient sein Geld nicht mit Kindergeburtstag, du Arschloch. Auch ein Bastian Schröder hat sich an Absprachen und Verträge zu halten, wie andere auch. Da schreit der Typ immer nur, ich muss zur Vorstellung, ich muss auf die Bühne, auf die scheiß Bühne. Von hinten hat's gebrüllt, Herr Schröder! Erst klären wir unser Problem, sage ich, dann kannst du abhauen. Da fängt der Idiot an rumzuturnen, an der Kante lang. wie der scheiß Spider-Man. Und zack, geht's abwärts. Ich hab den nicht angefasst. Echt nicht. Tja, mehr hat er nicht zugegeben. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Vielleicht auch nicht. Schröder war diszipliniert. Hm. Zu spät zur Vorstellung zu kommen, das wäre eine Katastrophe für ihn gewesen. Er will es um jeden Preis vermeiden und unterschätzt die Gefahr. Wir können diesem Lutz nichts nachweisen. Es gibt keine Spuren, keine Zeugen. Immerhin hat er mich mit einem Messer angegriffen. Allerdings. Es reichte für eine Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft interessierte sich für die Geschäfte des Angeklagten. Auch das Finanzamt war aufmerksam geworden. Auf Kunstwerke, die Lutz herstellte und für die Pauli horrende Summen gezahlt hatte. War Pauli wirklich Mäzen oder wurden hier nur Steuern hinterzogen? Am Ende fanden sie genug, um Paulis Laden dicht zu machen. Die nächsten Jahre würde er sich mit Forderungen des Finanzamtes beschäftigen müssen. Das war der Anfang vom Ende für Pauli. Später musste er verkaufen zu ungünstigen Preisen. Die Konkurrenz verstand keinen Spaß. Angesichts der Unabänderlichkeit von Bastian Schröders Tod war es nicht viel. Aber es war auch nicht nichts. Ich ging ins Hotel am Markt, um Schröders Witwe aufzusuchen. Wieso hat Bastian den Kaufvertrag unterschrieben, wenn er gar kein Geld hatte für eine Wohnung? Haben Sie das nicht gemerkt? Was gemerkt? Er war krank. Krank? Er hat sein Geld in Casinos verspielt. Alles, was er hatte. Mehr als das. Bastian hat gespielt. Er war süchtig. Niemand durfte es wissen. Schließlich war er der große Zampano. Probleme gab es keine. Wenn er unbedingt eine Wohnung kaufen sollte, dann kaufte er eben eine, wenn man ihn so dringend darum bat. Nur bezahlen, das ging dann leider nicht. Er machte andauernd sowas. Meist hat er sich wieder rausgewunden mit seinem Charme und seinen Lügen. Haben Sie wirklich nichts gemerkt? Naja, ich habe ihn beneidet. Um sein Talent, um seinen Ruhm. Neid macht blind. Sie haben viel riskiert für die Wahrheit. Ich danke Ihnen. War mir eine Ehre. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Nein, wirklich nicht. Oder doch? Ja? Wenn ich richtig informiert bin, Sie spielen bei Castorf, ja? Ja. Vor 10 Jahren war ich das letzte Mal in seinem Theater. Ist großartig, ist toll. Übernächste Woche ist Premiere. Wollen Sie kommen? Ich habe ein bisschen Angst vor der großen Kunst. Man erfährt zu viel über sich selbst. Sie haben bewiesen, dass Sie furchtlos sind. Also ja, ich komme gerne. Ich mache Sie mit Castorf bekannt, nach der Vorstellung. Er sucht immer ältere Schauspieler. Männer mit Eigensinn. Mein Gott, was reden Sie da? Ihre Karte liegt an der Abendkasse. Ich fuhr also nach Berlin und dort geschah etwas, das mein Leben verändern sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Schröders Tod. Kriminalhörspiel von Tom Peugert. Es spielten Maxim Tomaszewski, Jörg Hartmann, Kommissarin Kleinschmidt, Frauke Pohlmann, Schröders Witwe, Annette Strasser, Gregor Pauli, Arndt Klawitter. In weiteren Rollen Kai Mertens, Bernd Stegemann, Michael Evers, Sebastian Schwarz, Lisa Hürdiner, Markus Hoffmann, Wilfried Hochholdinger und Barbara Becker. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Komposition Tilman Erhorn. Regieassistenz Anna Seibt. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015. Thank you.